Gut. Den Rogers noch im Schnelldurchgang. Rogers, Stichwort humanistische Psychologie. Verfügt ähnlich wie Freud, aber auf eine etwas andere Weise über einen theoretischen Universalschlüssel, mit dem man alle Schwierigkeiten, die der Mensch in der modernen Welt so hat, erklären kann, von Prüfungskummer, nee, von Liebeskummer, ist das Gleiche, Prüfungsängste oder Arbeitslosigkeit. Mit welchen Problemen auch immer der Patient die Gesprächstherapie aufsucht, führt der Gesprächstherapeut sämtliche Schwierigkeiten, die der Mensch mit sich und der Welt hat, zurück, und jetzt kommt der Schlüssel, auf ein im Innern des Menschen angesiedeltes Spannungsverhältnis. Einerseits zwischen den Erfolgsansprüchen, die der Mensch an sich richtet, und andererseits zwischen dem Negativurteil, was der Mensch aktuell über seine Persönlichkeit hat. Fehlende Übereinstimmung zwischen Selbstbild und Selbstbildideal. Ich möchte doch so gerne ein Winner und erfolgreicher Mensch sein, auf allen Ebenen, die es so gibt. In der Schule, beim anderen Geschlecht und im Beruf und was auch immer. Und es sieht auch ziemlich trostlos aus, wenn ich das miteinander vergleiche, was ich in der Welt so putze. Diese Diskrepanz zwischen Selbstbild und Selbstbildideal, dieses Spannungsverhältnis, das ist der Grund für alle Schwierigkeiten. Da werden also alle Probleme mittels dieser Generaldiagnose, alle Probleme, welche die Realität dem Menschen so aufmacht, systematisch in ein problematisches Verhältnis verwandelt, was der Mensch mit sich selber hat. Und das wird wunderschön in Zitat Nummer 5 artikuliert. Der Klient tendiert dazu, sich bei Beginn der Therapie kritisch zu sehen, sich mehr oder weniger wertlos zu fühlen. Er hat eine ideale Vorstellung von sich, sieht aber das Ideal ganz anders als sein derzeitiges Selbst. Emotional verlagert sich das Gleichgewicht der Gefühle über sich selbst eindeutig zur negativen Seite. Nochmal anders formuliert, der Grund des seelischen Leidens wird also in den überzogenen Erwartungen verortet, die der Mensch gegenüber der Welt so hegt. In der Unzufriedenheit mit seinem mangelnden Erfolg, in diesen ganzen Sphären von Beruf bis Liebe und Schule und den sonstigen Betätigungsfeldern, in denen moderne Menschen sowas wie Selbstwert suchen. Und dabei immer die ausbleibenden Siege als Konsequenz der Unzulänglichkeit seiner werten Person deutet. Und jetzt wird ihm das Festhalten an seinen Erfolgsansprüchen von der Gesprächstherapie als Unfähigkeit attestiert, er selber zu sein. Der leidet also eigentlich an einem übertrieben anspruchsvollen Selbstbildideal. Der Mensch hat ein Identitätsproblem. Und mit dieser Generaldiagnose, mangelnde Selbstakzeptanz des erfolglosen Menschen, ja, die ist zugleich die Zielrichtung der Gesprächstherapie definiert. Die lautet nämlich Herstellung einer weitgehenden Übereinstimmung eben zwischen Selbstbildideal auf der einen und Selbstbild auf der anderen Seite. Wie geht das? Es gilt, das schlechte Selbstwertgefühl in eine positive Selbsteinschätzung zu überführen. Ja, und darüber dann mit sich selbst ins Reine zu kommen. In einem derartigen Wechsel der Selbsteinschätzung findet das Rätsel der von Rogers als Therapieziel propagierten allgemeinen Problemlösungskompetenz seine Lösung. Diese Problemlösungskompetenz, die soll nämlich dem leidgeprüften Individuum die Perspektive eröffnen, man höre und staune, mit jeder gegenwärtigen wie zukünftigen Problemlage besser fertig zu werden. Und jetzt kommt der Witz, ohne sich mit den konkreten Problemen selbst befassen zu müssen. Zitat 6. Er, eingeschoben von mir, der personenbezogene Ansatz zielt direkt auf die größere Unabhängigkeit und Integration des Individuums ab, statt zu hoffen, dass sich diese Resultate ergeben, wenn der Berater bei der Lösung des Problems hilft. Das Individuum steht im Mittelpunkt der Betrachtung und nicht das Problem. Das Ziel ist es nicht, ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern dem Individuum zu helfen, sich zu entwickeln, sodass es mit den gegenwärtigen Problemen und mit späteren Problemen auf besser integrierte Weise fertig wird. Ja, wenn nämlich, Zitat 7, das Gutsein oder Schlechtsein einer Erfahrung oder eines wahrgenommenen Objektes nichts ist, was dem Objekt selber innewohnt, sondern ein Wert, den es, das Individuum selbst, ihm beimisst, ja, dann besteht die Lösung aller Probleme schlicht und einfach in einem Wechsel der Bewertung. Wenn der Grund aller seelischen Leiden darin liegt, dass der Klient eben eine falsche Anspruchshaltung gegenüber sich und der Welt einnimmt, ja, dann findet eben jedes Problem seine Bewältigung darin, ja, dass eben der Klient sich ein anderes, neues, positives Bild von sich und der Welt zurechtlegt. Dann besteht die Persönlichkeitsentwicklung, zu der Rogers dem Individuum verhelfen möchte, schlicht und einfach darin, dass mit allen Widrigkeiten des Lebens, insbesondere mit den objektiven Beschränkungen, die einem die kapitalistische Welt so auferlegt, fertig zu werden, indem man die als unverrückbares Faktum interpretieren, einfach in seine wertvolle Persönlichkeit mit einbaut. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Prüfungsversagen oder Eheprobleme, so muss man sich sagen, die gehören, weil die einfach Teil meines eigenen Erlebens sind, einfach zu mir. Das bin ich, das ist das wahre Ich. Es versteht sich von selbst, dass im Rahmen dieses Selbstfindungsprogramms jede Form der rationellen, sachlichen Befassung oder gar Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Probleme, die den Leuten hier so zu schaffen macht, geradezu als Störfaktor ausgeschlossen werden müssen. Beziehungsweise, wenn das konkrete Problem überhaupt vorkommt, dann allenfalls als Anknüpfungspunkt eben für die Ausbildung dieser seelischen Integrationsidentität. Die Ratschläge, die der Therapeut dann dem Patienten erteilt, sind deswegen auch folgerichtig niemals auf die Bewältigung der Alltagssorgen gerichtet, die den Patienten an sich und der Welt zu verzweifeln lassen. Umgekehrt bildet deren systematische Verdrängung aus dem Beratungsgespräch geradezu eine Erfolgsbedingung der Therapie. Zum Zwecke des Erwerbes dieser universell anwendbaren neuen Problemsicht, die da heißt, alles Leiden ist auf eine falsche, nicht akzeptierende Stellung von mir zu mir und zur Welt zurückzuführen, da muss der Patient geradezu davon abgebracht werden, den Grund seiner Schwierigkeit irgendwie in Objekten und oder Personen außerhalb seines Selbstsuchens. Und das bringt auf unnachahmliche Weise auch ein früherer Gesprächstherapeut namens Menzel in Zitat 8 zum Ausdruck. Vermeiden Sie es in Ihren Antworten, das Objekt aufzugreifen, welches vom Klienten affektiv besetzt worden ist. Der Klient setzt sich meist mit irgendeinem Gegenstand, einer Person etc. auseinander. Diese Objekte erlebt er als problematisch. Wenn Sie in Ihrer Antwort diese Objekte aufgreifen, da besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Klient darüber weiterspricht. Er differenziert dann nicht seine Empfindungen diesen Objekten gegenüber. Besser ist es, diese Objekte, Gegenstände, Personen usw. möglichst unspezifisch auszudrücken oder ganz wegzulassen. So, wer sich jetzt diesem therapeutischen Ansinnen öffnet und sich bescheinigt, dass er mit seinen blöden Ansprüchen an die Welt der ganze Grund seiner Unzufriedenheit ist, ja, der hat sich damit tatsächlich einen Königsweg zur Lösung aller seiner Probleme eröffnet. Ja, dieser besteht dann ganz simpel nach der Devise, ach, was nützt es mir denn, wenn ich unzufrieden bin, zu allen Widrigkeiten, die ihm hier und jetzt begegnen, sich einfach als Bestandteil seiner Selbstverwirklichung zu bekennen. Weswegen der Therapeut auch nicht müde wird, dem Klienten seine Wertschätzung und Akzeptanz zu übermitteln. Zitat 9, 13 Mal selbst. Die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl, die Selbstakzeptierung und das Selbstkonzept des Gesprächspartners werden erheblich durch die Achtung, Wärme des Helfers gefördert. Dadurch, dass der Gesprächspartner Achtung und Akzeptierung erfährt, akzeptiert, achtet und mag er sich zunehmend mehr. Diese Demonstration der positiven Wertschätzung und emotionalen Wärme des Therapeuten für den Klienten, das ist überhaupt das Mittel der Gesprächstherapie. Ja, eben um den Klienten auf diese programmatische Zielsetzung der Selbstachtung und Akzeptierung der eigenen Person zu verpflichten. Diese unbedingte Wertschätzung, die der Therapeut seinem Klienten erweist und die sich, ich sage es mal polemisch, im akzentuierten Nachplappern der Aussagen des Klienten äußert, das heißt wissenschaftlich widerspiegelt, dient zu nichts anderem, ach da kommt's, als dem Klienten zurückzuspiegeln, ja was, dass es allein auf sein Selbst ankommt. Originalton Rogers, dass es in sich selbst, das Subjekt, riesige Hilfsquellen für das sich selbst verstehen, für die Änderung seines Selbstkonzeptes hat. Und diese Hilfsquellen können nur angezapft werden, so fährt Rogers in einem nicht abgedruckten Zitat fort. Wenn nur ein bestimmtes definierbares Klima von hilfreichen psychologischen Haltungen hergestellt werden kann. Ich glaube zuallererst, dass dieses Klima umso wirkungsvoller sein wird, je mehr die helfende Person echt ist, je höher sie die andere schätzt. Zitat 10. Das heißt, die Klientin wird von ihnen akzeptiert und angenommen, unabhängig davon, was die Klientin äußert, wie die Klientin sich gerade gibt. Dieses uneingeschränkte Akzeptieren ist ebenso unvereinbar mit einer wertenden Abneigung oder gar Missbilligung ausdrückenden Stellungnahme, wie mit einer auch nur selektiv je nach Gesprächsinhalt ausgedrückten Wertschätzung. Will heißen, über diese geheuchelte, inhaltsleere Achtung des Therapeuten gegenüber dem Klienten und dessen Äußerung gleichgültig, welchen Stuss der Klient redet, was er gerade davon sich gibt. Da soll eine ebenso inhaltslose Selbstachtung und Selbstakzeptanz beim Klienten erzeugt werden. Frau Weinberger, eine aktuell lebende und praktizierende, bekannte Gesprächstherapeutin, drückt das wie folgt aus. Zitat 11. Die der Klientin entgegengebrachte unbedingte Wertschätzung macht es möglich, dass diese sich mit allen ihren Gefühlen, Gedanken und Bewertungen kennenlernen kann. Auf diese Entdeckungsreise zu sich selber kann die Klientin schrittweise immer mehr Erfahrungen in ihr Selbstbild integrieren. Dies führt zu einer größeren Selbstachtung und Akzeptierung der eigenen Person. Mit Selbstachtung sind die persönlichen Gefühle, die Achtung und Wertschätzung gemeint, die eine Person für sich selbst empfindet. Selbstreden, jetzt komme ich zum Schluss bei Rogers, Selbstreden ist diese von der Zunft selber so viel gerühmte soziale Feinfühligkeit dem Gesprächstherapeuten nicht etwa in die Wiege gelegt worden. Vielmehr sind Erwerb und Perfektionierung einer derartigen, man muss einfach sagen, widerlichen Charaktermaske das Ergebnis einer langjährigen, intensiven Ausbildung. Gerade weil ja die Echtheit nicht als berufsmäßig antrainiert werden, wirken darf, muss man umso mehr dafür trainieren. Denn der Erfolg der Therapie steht ja und fällt ja geradezu mit der Glaubwürdigkeit der Person des Therapeuten, der ja in seiner gesamten Person die erforderlichen Attribute und Attitüden erst noch herstellen muss. Vom ruhigen, einschmeichelnden Tonfall bis hin zum warmen, offenen. Da hat ja der Gesprächstherapeut in seiner ganzen Person eben dieses Anforderungsprofil des abgrundtief menschenfreundlichen Verständnisses für alle menschlichen Schwächen zu verkörpern. Und mit diesem Bewusstsein ausgestattet, ja, lassen sich dann alle Niederlagen im Privat- und Berufsleben mit diesem Bewusstsein der neu geschaffenen Integrationsidentität ausstellen, dann lassen sich alle Niederlagen ganz prächtig aushalten, indem man sich zu sich selbst als bekennender, geborener Loser, als Teil des eigenen Selbst interpretiert.